Ich bin Kai Uwe, das sind sonnengereifte Pistazienfrüchte und die pflück ich jetzt. Ich bin Uwe, Uwe. Sonnengereifte Pistazienfrüchte und die pflück ich jetzt.